Siebte Szene. Aber die Inquisition setzt die kopernikanische Lehre auf den Index. 5. März 1616. In Rom war Galilei Gast, in einem Kardinalspalast. Man bot ihm Schmaus und bot ihm Wein und hat nur ein klein Wünschelein. Haus des Kardinals Bellarmin in Rom. Ein Ball ist im Gang. Im Vestibül, wo zwei geistliche Sekretäre Schach spielen und Notizen über die Gäste machen, wird Galilei von einer kleinen Gruppe maskierter Damen und Herren mit Applaus empfangen. Er kommt in Begleitung seiner Tochter Virginia und ihres Verlobten Ludovico Marsili. Ich tanze mit niemand sonst, Ludovico. Die Schulterspange ist lose. Dies leicht verschobene Busentuch, Thais, ordne mir nicht. Manche Unordnung, tiefere, zeigt es mir köstlich und anderen auch. In des wimmelnden Saals Kerzenlicht dürfen sie denken an dunklere Stellen des wartenden Parkes. Fühl mein Herz. Es klopft. Ich möchte schön aussehen. Du musst, sonst zweifeln sie sofort wieder, dass sie sich dreht. Sie dreht sich ja gar nicht. Rom spricht nur von ihnen. Von heute Abend ab, Herr, wird man von ihrer Tochter sprechen. Es heißt, es sei leicht, im römischen Frühling schön auszusehen. Selbst ich muss einem beleibteren Adonis gleichen. Ich sollte den Herrn Kardinal hier erwarten. Geht und vergnügt euch. Vater, der Friseur in der Via del Trionfo nahm mich zuerst dran und ließ vier Damen warten. Er kannte deinen Namen sofort. Wie könnt ihr noch immer das alte Schach spielen? Eng, eng! Jetzt spielt man doch so, dass die größeren Figuren über alle Felder gehen. Der Turm so und der Läufer so und die Dame so und so. Da hat man Raum und kann Pläne machen. Das entspricht nicht unseren kleinen Gehältern, wissen Sie? Wir können nur solche Sprünge machen. Umgekehrt, mein Guter, umgekehrt. Wer auf großem Fuß lebt, dem bezahlen Sie auch den größten Stiefel. Man muss mit der Zeit gehen, meine Herren. Nicht an den Küsten lang. Einmal muss man ausfahren. Galilei setzt sich. Aus dem Ballsaal hört man, von Knaben gesungen, den Beginn des berühmten Gedichts Lorenzo di Medicis über die Vergänglichkeit. Ich, der ich Rosen aber sterben sah und ihre Blätter lang nektar, entfernt auf kalten Boden wusste gut, wie eitel ist der Jugend Übermut. Rom, großes Fest. Der erste Karneval nach den Pestjahren. Alle großen Familien Italiens sind heute Abend hier vertreten. Die Orsinis, die Villanis, die Nucolis, die Soldanieris, die Canes, die Lecchis, die Estensis, die Colombinis. Ihre Eminenzen, die Kardinäle Bellarmin und Barberini. Die Sonne geht auf und unter und kehret an ihren Ort zurück. Das sagt Salomo. Und was sagt Galilei? Als ich so klein war, Eure Eminenz, stand ich auf einem Schiff und ich rief, das Ufer bewegt sich fort. Heute weiß ich, das Ufer stand fest und das Schiff bewegte sich fort. Schlau, schlau. Was man sieht, Bellarmin, nämlich, dass der Gestirnhimmel sich dreht, braucht nicht zu stimmen. Siehe Schiff und Ufer. Aber was stimmt, nämlich, dass die Erde sich dreht, kann man nicht wahrnehmen. Schlau. Aber seine Jupitermonde sind harte Brocken für unsere Astronomen. Leider habe ich auch einmal etwas Astronomie gelesen, Bellarmin. Das hängt einem an wie die Krätze. Gehen wir mit der Zeit, Barberini. Wenn Sternkarten, die sich auf eine neue Hypothese stützen, unseren Seeleuten die Navigation erleichtern, mögen sie die Karten benutzen. Uns missfallen nur Lehren, welche die Schrift falsch machen. Die Schrift? Wer aber das Korn zurückhält, dem wird das Volk fluchen. Sprüche Salomonis. Der Weise verbirget sein Wissen. Sprüche Salomonis. Wo da Ochsen sind, da ist der Stall unrein. Aber viel Gewinn ist durch die Stärke des Ochsen. Der seine Vernunft im Zaum hält, ist besser, als der eine Stadt nimmt. Des Geist aber gebrochen ist, dem verdorren die Gebeine. Schreitet die Wahrheit nicht laut?